Bravi tragmoli togi na sinu, hai ne mro gamri mi di di Vizu vi de val na si val, ja ga lig vi kame mi belin. Bravi tragmoli togi na sinu, hai ne mro gamri mi di di di Vizu vi de val na si val, ja ga lig vi kame mi belin. Die Flex, wenn es ist im Hellwacht, aus mir das Feld hat, ich schwimme noch ein Eisbad. Der Stern glänzt am Lenkrad, Makarov aus Belgrad, ich tease aus der Belgrad. Bruder, fick die Kritiker, ich will gut die Louis, aber hilfiger ist billiger. Vater macht mir legal, das ist eine Feiererin. Ich hab Sex mit mehreren Lehrerinnen. Ich muss paralaufen und Dinger für Paradrehen. Unsere Welten sind verschieden, parallel. Bitches stehen auf Para. Und ich bin auf Bitches, die auf Para stehen. Bro, wir tragen nur den Tag in Aschinen. Einen Radam, bring mir die Dillin. Bist du wieder wein, als wir fein. Ja, so liegt wie kommen in Berlin. Bündel in der Tasche wie ein Saudi. Oh. An der Hand vier Ringe wie bei Audi. Hey. Ich bin grad essen können Taui. Yeah. Steige vom Lambo Diablo um in dem Murcielago. Essen Kapital, Summer Tasty, Bruder, was da los? Wir wollen die Angelotti, hey. Haben keine anderen Hobbys. Nein. Gib uns die Flasche Body, wir nehmen euch alle Doggy. Yeah. Die Day-Day fühlt sich auf jeden Fall krasser. Wir sind gewaschen mit deinem Wasser. Cash in meinem Bandschrank wie Frederik von Anhalt. Yeah. Die Bitch will aber es lässt so wie Harald. Bro, wir tragen nur den Tag in Aschinen. Einen Radam, bring mir die Dillin. Wie zu viele Wein, als wir fallen. Ja, für dich willkommen in Berlin. Bro, wir tragen nur den Tag in Aschinen. Einen Radam, bring mir die Dillin. Wie zu viele Wein, als wir fallen. Ja, für dich willkommen in Berlin. Eine Rolli in der Farbe einer Pepsi. Meine momentane Lage ist so sexy. Mit Casey Revel und mit Gabi heute auf Tag Team. In meiner Wohnung, wo ein Stapel voller Checks liegt. Ich bin wie immer nur am Block hängen auf Trap. Bullen nehmen einen Hops hier in Gladbach. Koffer wieder mal auf Post in mein Puff-Puff. Danke Gott, dass ich es trotzdem geschafft hab. Wir bleiben bei Minimum, freestylen bei Jim FM. Auf Festivals mit deiner Schaffung durch die Menge rennen. In der Friese Street oder wieder auf Zelle pennen. Das ist kein frischer Wind, das ist ein Hurricane. Bro, wir tragen nur den Tag in Aschinen. Einen Radam, bring mir die Dillin. Wie zu viele Wein, als wir fallen. Ja, so liegt willkommen in Berlin. Bro, wir tragen nur den Tag in Aschinen. Einen Radam, bring mir die Dillin. Wie zu viele Wein, als wir fallen. Ja, so liegt willkommen in Berlin. Wir tragen nur den Tag in Aschinen. Einen Radam, bring mir die Dillin. Wie zu viele Wein, als wir fallen. Ja, so liegt willkommen in Berlin. Bro, wir tragen nur den Tag in Aschinen. Einen Radam, bring mir die Dillin. Wie zu viele Wein, als wir fallen. Ja, so liegt willkommen in Berlin.